Ein durchsichtiger Gefrierbeutel wird langsam ausgepackt. Wiederverwendbar, mit diesem Verschluss an den Enden, den man wieder zusammendrücken kann. Zip nennt sich diese Technik, habe ich in der Werbung gehört. Der Beutel ist ganz knittrig und schon etwas angelaufen. Wiederverwendbar. Heinz und Gisela achten auf so etwas. Haben sie immer schon. Nicht erst seit diese 16-jährige Schwedin den Klimawandel prophezeit hat und der Biostrom nur noch 27 Cent pro Kilowattstunde kostet. Nein, schon seit dem ersten gemeinsamen Ausflug in die Berge im Sommer 1982, kurz bevor die Kinder kamen. Toll, umweltbewusst. So hätte ich sie gar nicht eingeschätzt, denke ich mir. Will mich schon räuspern und sie für diesen tollen Beutel loben, doch dann sehe ich Stullen in Alufolie, doppelt gewickelt. Vermutlich also nur der Geiz, der die wiederverwendbaren Beutel in die Taschen hat wandern lassen. Meine Bewunderung nimmt schnell ein jähes Ende. Widerliches Pack, denke ich mir. Es ist 23:30 im Zug von Nürnberg nach Berlin und Gisela und Heinz beginnen nun ein sehr frühes Mittagessen. Das zweite Frühstück, wie es so schön heißt. Eher unschön ist aber, dass ich mir das Ganze nur noch ansehen muss. Viel schlimmer, den ganzen Auspack-Kau-Geruchprozess fast hautnah mitzubekommen. Es gibt eine rohe Krakauer für Heinz, ein Käsebrot für Gisela, ein Käsebrot für Heinz, zwei hartgekochte Eier, eine Packung Haribo. Genüsslich hat Heinz soeben in die Wurst hineingebissen, nicht in der Mitte durchgebrochen, sondern sich einfach herzhaft das obere Ende in den Mund gesteckt und seine Dritten draufknallen lassen. Es riecht nach Wurst. Jetzt riecht dieses ganze Ruheabteil nach Wurst. Geruchsbelästigung ist noch schlimmer als Lärm. Schließlich habe ich Kopfhörer in den ungeputzten Ohren. Mir wäre es lieber, Gisela würde Heinz etwas erzählen. Stattdessen riecht es nur nach geräucherten Wurstwaren. Heinz schmatzt laut, es knistert. Jetzt wird die Käsestulle aus der Alufolie geschält. Gisela hat ihre bereits ausgepackt und halb verschlungen, während sie mit leerem Blick in die brandenburgerische Landschaft starrt. Trostlos hier. Trostlos auch die geschmierten Stullen. Zwei Scheiben Körnerbrot, so hell-dunkel. Nicht wirklich gesund, aber auch kein Toast. Irgendwas dazwischen. Ich würde sie gerne fragen, welches Brot sie heute Morgen geschmiert hat, denn es schaut sehr weich aus. Aber Heinz hat jetzt schon die zweite Krakau im Mund und ich werde langsam wütend. Zurück zu den Broten. Zwei Scheiben Brot, Butter, eine Scheibe Butterkäse, sehr einfach. Doch gerade als ich Heinz und Gisela betrauern will, sehe ich aus Giselas Käsestulle eine Scheibe Schwarzwälder Schinken unter dem Butterkäse hervorlugen. Sehr fein. Gisela scheint eine Frau von experimenteller Küche zu sein. Einfach mal den Schwarzwälder unter den Butterkäse gelegt. Frech. Ich frage mich, ob eine saure Gurke versteckt ist. Würde gerne aufstehen, zu ihr rüberlaufen und ihr das Brot aus der Hand klauen, es dann ausklappen und inmitten von Speckrändern und Käselöchern nach der Gurke wühlen. Die dritte Krakauer wandert in dem Moment in den Mund von Heinz. Ein Speckfetzen bleibt an seiner Lippe hängen. Echsengleich stieß seine Zunge aus den kleinen Lippen hervor und nimmt das weiße seidene Fähnchen zurück in den dunklen Rachenraum. Gisela trägt an dem Vormittag dunkelblaue rustikale Schuhe aus Wildleder, hellbische Schnürsenkel, eine dunkelblaue Jeans, abgewetzt am Oberschenkel, ein helllilanes T-Shirt, darüber eine schwarze dünne Jacke aus Lederimitat, eckige Brille mit goldenem Rahmen und dunkelroten Steinchen in den Seiten, zwei silberfarbene Ohrringe, Kurzhaarschnitt, rotbraun gefärbte Wimperntusche. Heinz trägt schwarz-graue Funktionsturnschuhe, graue Schnürsenkel, dunkelgraue Jeans, seinen karierten Pullover in den Farben blaugrau, hellbisch, hellbraun, schwarze Ärmel, einen grau karierten Schal mit diesem klassischen Knoten, einmal um den Hals gelegt und die beiden offenen Enden in die Schlaufe geschoben, die entsteht. Eckige Brille mit feinem grauen Rahmen und Bügeln, keinen Bart, Kurzhaarschnitt, grau-dunkelblond. So. Nun wird das Ei geköpft. Mit einem beherzten Griff auf die kleine Tischplatte des ICEs geknallt. Grimm macht das. Ein ekliges Geräusch. Das Brechen der harten Schale matscht auf das weiche Eiinnere. Heinz pult jetzt. Jeder kleine Schalensplitter fällt in die Alufolie. Kopfschütteln dabei. Bin mir unklar, ob die beiden genervt sind von den Klappern der Tastaturen meines Laptops. Es ist mir egal. Es riecht hier nach Wurst und jetzt auch noch nach Ei. Ich fasse es nicht. Ruheabteil würde ich am liebsten schreien, aber ich bleibe natürlich ruhig. Schließlich bin ich wohlerzogen und weiblich und im Ruheabteil. Gisela ist mittlerweile beim Nachtisch angekommen, Haribo Colorado. Mit einem kleinen Gummi war die Packung verschlossen. Sie hat also bereits gestern oder heute Morgen genascht. Oder war es Heinz? Mir wird schlecht. Heinz hat soeben seinem Ei in weniger als 3 Bissen den gar ausgemacht. Ohne Salz, ohne Pfeffer. Nun knuspert es weiter. Die Alufolie wird zusammengerollt und in den Gefrierbeutel zurückmanövriert. Gisela blättert währenddessen in der Super-Elo. Wo sind die Colorado? Es geht so schnell. Mittagspause in weniger als 10 Minuten. Die Colorado sind wieder aufgetaucht, sind in Heinz' Blickfeld geraten. Ein kurzer Blick zu seiner Gattin durch die zusammengezogenen Augen. Doch jetzt wird noch nicht zugegriffen, denn mittlerweile wurde das Smartphone aus der Tasche geholt und mit einem Finger wild darauf herumgeschoben. Tindert Heinz? Ich meine deutlich eine Wischbewegung ausgemacht zu haben. Vermutlich Humbug, natürlich Humbug. Das Handy wurde weggelegt. Heinz hat nun die Colorado-Packung in der Hand und sucht sich seine Lieblinge heraus. Legt sie vor sich auf den Tisch. Die grünen Frösche mag er scheinbar gerne. Ich muss auf die Toilette. Im Nachbarabteil wird die Zeit gelesen. Hier wäre ich gern. In der intellektuellen Blubberblase der ICE-Fahrten. Stattdessen Vesperpause mit Bärchen und Mausi. Die Bild-Zeitung wird bei mir aufgeklappt. Schumi mit Familie auf Mallorca. Toll, der Schumacher. Geht's ihm wieder gut? Ich kann nur die Schlagzeile lesen. Heinz hält die Zeitung mit seinen Wurstfingern zu schräg und scheint auch sichtlich genervt zu sein, dass mein Laptop eine Tischhälfte belegt. Wissen braucht eben Platz. Ich würde gern wissen, wie es Michael geht.